von Branntwein voll und Finsternissen von unerhörten Güssen nass. Vom Frosteis weißer Nacht zerrissen, im Maskorb von Gesichten blass. Von Sonnen nackt, gebrannt und krank, die hatten sie im Winter lieb. Aus Hunger, Fieber und Gestank sang alles, was noch übrig blieb. O Himmel, strahlender Azur, enormer Wind, die Segel bläh, lasst Wind und Himmel fahren nur, lasst uns um Sankt Marie die See. Sie morden kalt und ohne Hassen, was ihnen in die Zähne springt. Sie würgen Gurgeln so gelassen, wie man ein Tau ins Mastwerk schlingt. Sie trinken Sprit bei Leichenwachen, nachts torkeln trunken sie in See. Und die, die übrig bleiben, lachen und winken mit der kleinen Zeh. O Himmel, strahlender Azur. Doch eines Abends im Aprile, der keine Sterne für sie hat, hat sie das Meer in aller Stille auf einmal plötzlich selber satt. Der große Himmel, den sie lieben, hüllt stillen Rauch die Sternen sich, und die geliebten Winde schieben die Wolken in das milde Licht. O Himmel, strahlender Azur. Sie fühlen noch, wie voll Erbarmen das Meer mit ihnen heute wacht. Dann nimmt der Wind sie in die Arme und tötet sie vor Mitternacht. Und ganz zuletzt, in höchsten Masten, war es, weil Sturm sogar laut schrie, als ob sie die zur Hölle rasten, noch einmal sangen, laut wie nie. O Himmel, strahlender Azur, enorme Wind, die Segel bläh, lasst Wind und Himmel fahren nur, lasst uns um Sankt Marie.